Patrol, Paw Patrol, die Helfer auf vier Pfoten. Wenn jemand Hilfe braucht, sind sie sofort bereit. Ryder und die Fellfreunde helfen in Schwierigkeit. Marshall, Rubble, Chase, Rocky, Zuma, Sky sind mit dabei. Paw Patrol, Paw Patrol, wir helfen auf die Schnellen. Paw Patrol, Paw Patrol, wir sind sofort zu stellen. Kein Einsatz zu groß, keine Pote zu klein. Paw Patrol fällt stets was ein. Ein Anruf reicht, wir sind bereit. Whoa-oh-oh, Paw Patrol. Whoa-oh-oh, Paw Patrol. Die Hunde Rocky, Rubble, Chase, Sky, Marshall und Zuma leben zusammen mit dem 10-jährigen Ryder in der Abenteuerbucht. In einer kleinen Stadt direkt am Meer. Jeder der Vierbeiner hat ein ganz besonderes Talent. Und gemeinsam ist die Pfotenpatrouille, die Paw Patrol, sofort zur Stelle, wenn jemand Hilfe braucht. Der Flaschengeist. Bauer Alfred, Rubble und Rocky waren fleißig. Sie räumten die große Scheune auf dem Hof von Bauer Alfred auf und machten dafür drei Haufen. Behalten, wiederverwenden, wegwerfen. Behalten, wiederverwenden, wegwerfen. Wollen Sie wirklich einen super tollen verrosteten Eimer wegwerfen? Wenn du willst, kannst du das durchlöcherte Ding haben. Ja, Rubble, aussortieren macht Spaß, oder? Rubble? Die kleine Bulldogge steckte unter einer Kiste. Ich glaube, mich hat man auch aussortiert. Aber auf den Haufen für behalten. Hey, was ist das denn? Eine rote, viereckige Schachtel lag vor ihnen. Sie hatte einen goldenen Deckel und eine Kurbel an der Seite. Sieht aus wie eine alte Spieluhr. Toll, die mache ich nachher sauber und spiel damit. Oh, aber vorher ruhe ich mich ein bisschen aus. Rubble schnappte sich die Spieluhr und machte es sich dann in einer Ecke der Scheune gemütlich. Schnell fielen ihm die Augen zu. Er begann zu träumen, bis er plötzlich hochschreckte. Hatte sich die Spieluhr neben ihm bewegt? Rubble streckte die Pfote aus und drehte an der Kurbel. Ein Männchen, das an einem Draht befestigt war, sprang aus dem Deckel und wackelte hin und her. Rubble stupste es mit der Nase an und das Männchen wurde lebendig. Es war jetzt ungefähr so groß wie Ryder, trug eine gelbe Pluderhose, rote gebogene Pantoffeln, eine enge rote Weste und ein Hütchen auf dem Kopf. Ah, endlich! Nicht mehr eingesperrt und frische Luft. Rocky, komm mal schnell! Neugierig kam der kleine Mischling angerannt. Wer ist das? Hallo, ich bin Benny, der Schachtelgeist. Ich bin Rubble, der Hund. Und das ist mein bester Freund Rocky. Er ist auch ein Hund. Ich habe noch nie einem Hund einen Wunsch erfüllt. Aber wer mich rauslässt, darf sich dreimal etwas wünschen. Also, Rubble, was wünschst du dir? Ich darf mir was wünschen? Super! Warte mal. Kannst du wirklich Wünsche erfüllen? Ja, das kann ich. Ich bin nämlich auf der Geisterschule gewesen. Ich kann das richtig gut. Manchmal. Was wünsche ich mir so richtig, richtig ganz doll? Ich weiß, ein Riesenknochen, der für immer hält. Na gut, dann folgt mir. Das ist ja toll. Aufgeregt liefen Rubble und Rocky mit dem Geist und der Schachtel ins Freie. Erfülle den Wunsch, in diesem Hund geweckt, nach einem Knochen, der ewig schmeckt. Benny warf einen magischen Glitzerball in die Luft. Der sauste hinauf in den Himmel, zerplatzte und wurde zu einem riesengroßen Knochen. Wahnsinn! Mein Wunschknochen! Der jetzt aber leider ins Scheunendach krachte. Ich hab vergessen zu sagen, dass ich noch üben muss. Dieser Hinweis kam ein bisschen spät. Meine Scheune! Ungläubig starrte Bauer Alfred auf den Knochen in seinem Dach und Benny verschwand in der Schachtel. Sicherheitshalber. Keine Sorge, Bauer Alfred, wir holen Ryder. Sowas habe ich noch nie gesehen, wirklich. Ryder reparierte gerade sein rotes Quad, als Rocky und Rubble angerannt kamen. Ryder, ich habe eine alte Schachtel gefunden. Und da war ein Geist drin. Und da durfte ich mir was wünschen. Und dann habe ich mir einen riesen Knochen gewünscht. Und jetzt... Ist Bauer Alfreds Scheunendach kaputt? Ach ja? Wenn das so ist, müssen wir es reparieren. Kein Einsatz zu groß, keine Pfote zu klein. Paw Patrol zur Zentrale. Ryder braucht uns. Wie immer, wenn Ryder sie rief, ließen die Fellfreunde alles stehen und liegen und rannten hinüber zur Einsatzzentrale. Feuerwehrhund Marshall war dieses Mal besonders schnell und sprang in den gläsernen Fahrstuhl. Ich bin heute Erster. Oh, ein kleiner Fleck, den mache ich weg. Wasserdüsen! Sofort spritzte das Wasser gegen die Scheiben des Fahrstuhls. Und zwar so doll, dass der kleine Feuerwehrhund im Kreis herumgewirbelt und dann hinausgeschleudert wurde. Während die anderen Fellfreunde schon einmal einstiegen. Dann bin ich eben wieder Letzter. Aber dafür ist der Fahrstuhl schön sauber. Der Fahrstuhl fuhr los und brachte die Hunde ganz nach oben, wo sich die Zentrale befand. Auf dem Weg hinauf schlüpften alle in ihre Einsatzanzüge mit den Helmen und Rucksäcken, die alles enthielten, was sie vielleicht bei ihrem nächsten Einsatz brauchen würden. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder! Ryder stand bereits vor dem großen Bildschirm. Danke, dass ihr euch so beeilt habt. Rubble hat heute in der Scheune von Bauer Alfred eine Schachtel gefunden, in der ein Geist wohnt. Was? Ein Schachtelgeist? Kann er auch Wünsche erfüllen? Ich glaube schon. Rubble hat sich einen Riesenknochen gewünscht. Und er hat ein Riesenloch in das Dach gemacht. Rubble, du holst mit deinem Kran den Knochen vom Dach. Rubble ist der Retter! Rocky, und du nimmst dein Werkzeug und reparierst das Dach. Rocky rockt. Sky, dich brauche ich auch. Du fliegst Rocky mit deinem Hubschrauber auf das Dach. Und dann bringst du den Knochen nach Hause. Ich bin der Flughund! Alles klar, die Helfer auf vier Pfoten legen los. Ryder lief zu der langen Stange in der einen Ecke des Raumes, die durch ein großes Loch im Boden direkt hinunter bis zu seinem Quad reichte und an der er jetzt hinunterkletterte. Rocky, Sky und Rubble nahmen lieber die Rutsche mit den vielen Kurven und sprangen dann in ihre Fahrzeuge. Schnell überprüften sie noch einmal ihre Ausrüstung und dann ging es auch schon los. Mit Ryder an der Spitze rasten sie über die Brücke und dann durch die Straßen der Abenteuerbucht bis zum Hof von Bauer Alfred. Rubble, hol den Knochen mit deinem Kran vom Dach runter. Ja, mach ich! Rubble brachte seinen gelben Schaufelbagger direkt unter dem Riesenknochen in Position. Nun traute sich auch der Geist endlich wieder aus seiner Schachtel. Hallo, du bist bestimmt Benny. Ich freue mich sehr, dich kennenzulernen, aber wer bist du denn? Das ist Ryder. Er erfüllt uns auch jeden Wunsch. Du siehst irgendwie gar nicht aus wie ein Geist. Kran! Aber der Kran war zu klein für den großen Leckerbissen. Ich erwisch den Knochen nicht. Warte, Rubble, ich helf dir. So kriegen wir den Knochen nie vom Dach. Da hilft uns nur mit Ach und Krach. Der Schachtelgeist warf seinen magischen Glitzerball auf den Knochen. Funken sprühten. Eine Kerze? Nein, warte. Wie wär's damit? Der Knochen sorgt nur für Randale, drum muss er darunter mit... Doch auch dieser Zauber funktionierte nicht. Einer Sandale? Na gut, noch einmal. Und dazu brauchen wir... Einen Griff! Ja, damit schaffen wir's. Danke, Schachtelgeist Benny. Mit Hilfe des Griffs konnte Rubble den Knochen nun langsam aus dem Dach ziehen. Sky, du bist dran. Du kannst Rocky mit seinem Werkzeug herbringen. Alles klar, mach ich. Unter Skys Hubschrauber baumelte eine kleine hölzerne Plattform, auf der Rocky mit seinem Werkzeug hockte und es dauerte nicht lange, bis Sky den kleinen Mischling direkt auf dem Scheunendach absetzte. Es geht los! Sofort begann Rocky damit, das Loch im Dach zu reparieren. Hammer! Wow! Wie macht er das ohne den magischen Glitzerball? Wow! Ich kann dir helfen! Bauer Alfred rieb sich verwundert die Augen. Ein Geist und ein Hund reparieren das Dach? Nein. Also wirklich ist das die Möglichkeit. Lecker. Können wir ihn jetzt nach Hause bringen? Rubble hatte nur Augen für seinen Knochen, der mittlerweile auf dem Boden lag. Und ob? Fertig, Sky? Es kann losgehen. Sky nahm den Riesenknochen an den Haken und flog dann geradewegs nach Hause. Aufgeregt sprangen Chase, Zuma und Marshall auf der Wiese vor der Einsatzzentrale herum, als Sky den Knochen langsam herunterließ. Ist der groß? Knochen. Schmeckt der gut? Toller Wunsch, Rubble. Marshall strahlte Rubble an, der mit den anderen nun ebenfalls zu Hause angekommen war. Und das war noch nicht alles. Du hast noch 2 Wünsche frei. Hurra! Das hätte ich fast vergessen. Was sollte er sich denn nur wünschen? Eine Bauchkraulmaschine? Nein. Vielleicht ein Stöckchen, das ich selbst wirf, damit ich Pring spiele. Rubble war so in seine Wünsche vertieft, dass er nicht auf seine Pfoten achtete und kopfüber in einer schlammigen Pfütze landete. Igitt! Jetzt weiß ich, was ich mir wünsche. Das schaumigste Schaumbad auf der ganzen großen, weiten Welt. Dieser Wunsch sei dir erfüllt. Das schaumigste Schaumbad auf der ganzen Welt. Benny warf seinen magischen Glitzerball und im Nu lag Rubble in einer Badewanne mit viel Schaum. Genauso hab ich's mir gewünscht. Rubble ist ein Badehund. Na dann bade mal schön. Ryder, Benny und die Fellfreunde liefen hinüber in die Einsatzzentrale. Los, wir spielen Bell Bell Boogie. Ja, das machen wir. Rubble blieb in der Badewanne zurück und planschte in dem schaumigen Wasser. Bis eine der Seifenblasen größer und größer wurde. Hilfe, eine Riesenseifenblase! Die Seifenblase umschloss jetzt die ganze Badewanne und hob sie langsam in die Luft. Freunde? Wenn mich einer sucht, ich bin hier oben! Immer höher und höher hob die Seifenblase die Badewanne mit Rubble empor und trieb sie Richtung Abenteuerbucht, wo Bürgermeisterin Gutherz vor dem Rathaus gerade eine Rede hielt. Ich als Bürgermeisterin der Abenteuerbucht. Hallo, Frau Bürgermeisterin. Ein Moment, Rubble. Hiermit erkläre ich den heutigen Tag offiziell zum Schwebewannentag. Was? Die Badewanne schwebte nun in Richtung Berg und überflog einen dichten Wald. Tannenbäume? Auch das noch? Tannenbäume haben Nadeln und die können die Seifenblase anritzen. Und genau das taten sie auch. Die Blase platzte. Hilfe! Die Badewanne stürzte ab und landete in dem Wipfel eines großen Baumes. Wenn ich lange hier bleiben muss, wird das Badewasser kalt. Aber das war nicht das Schlimmste, denn der Baum stand direkt am Rand eines Steilufers. Und unter dem war der Fluss. Ryder und die Fellfreunde spielten unterdessen in der Zentrale mit Benny Bell Bell Boogie. Dabei musste man auf einem Spielfeld auf die Symbole hüpfen, die auf dem großen Bildschirm erschienen. Dabei entstanden immer die lustigsten Verrenkungen. Ja, gut, Benny, los! Ryder, kannst du mich hören? Rubble, alles in Ordnung? Nichts ist in Ordnung. Oh! Meine Wanne ist weggeschwebt und jetzt sitze ich hier fest. Und die Äste brechen vielleicht ab und... Hilfe! Gut, wir kommen. Zuma, du wartest unten mit dem Rettungsring für den Fall, dass die Wanne abstürzt. Sky, du seilst mich von deinem Hubschrauber aus ab, damit ich Rubble vom Baum runterholen kann. Kabum! Alle flitzten los. Bis auf Marshall, Chase und Rocky. Wollt ihr einen verrosteten Eimer sehen? Ja! Der Fluss befand sich genau zwischen dem Berg und der Abenteuerbucht. Ryder, Benny und Sky sahen die Badewanne mit Rubble schon von Weitem. Und auch Zuma war mit seinem Luftkissenboot bereits dort und hielt den Rettungsring bereit. Noch ein bisschen runter, Sky. Festhalten, Rubble. Ich versuch's. Vorsichtig ließ Sky das Seil, an dem Ryder hing, direkt über dem Baum herunter. Ryder griff nach der kleinen Bulldogge. Ich hab dich! Und genau jetzt stürzte die Badewanne ab und fiel in den Fluss. Oh Mann! Gut, dass keiner drin war. Danke, Ryder! Rubbles Flug war abenteuerlich, darum hab ich was Kuscheliges für dich. Ein Handtuch sauste durch die Luft und legte sich über Rubble. Danke, Schachtelgeist Benny. Dann ging es zurück zur Einsatzzentrale, wo die anderen Fellfreunde bereits ungeduldig warteten. Rubble war sehr erleichtert, als er endlich wieder festen Boden unter den Pfoten hatte. Ich danke euch. Ihr habt mich gerettet. Ist schon gut. Hilfe holen ist ganz leicht. Ein Wunsch reicht. Da fällt mir noch was ein. Du hast noch immer einen Wunsch frei. Ich hab so tolle Freunde. Und mein dritter Wunsch ist, dass alle was bekommen. Gut. Bravo-Hunde haben eine Belohnung verdient, darum ein Regen viele Leckerlis bringt. Benny warf seinen magischen Glitzerball hoch in die Luft und sofort regnete es Leckerlis. Hurra! Begeistert futterte Rubble so viele, wie er nur konnte. Doch plötzlich kraulte ihm jemand hinter den Ohren. Rubble, aufwachen! Wir gehen nach Hause. Ihr habt Bauer Alfred sehr geholfen. Wohl wahr. Ihr wart so fleißig, dass ihr euch Leckerlis verdient habt. Wie? Wo kam denn Bauer Alfred auf einmal her? Und wieso warf er mit Leckerlis? Nein, danke. Es kamen schon viele geflogen. Wirst du krank? Ich hatte nur einen komischen Traum. Und schmutzig gemacht hast du dich auch. Ich gehe aber heute nicht mehr baden. Der hört sich ja an wie ich.